nicht leicht für uns. Weißt du, wir kennen dich als unseren Freund. Oh, oh, oh, wirklich? Ich kenne dich als ein weinerliches Stück Scheiße. Ach ja? Ja, also tu uns beiden einen Gefallen und drück den Abzug. Tu es, du, der Wichser. I'm not afraid to die. Es gibt kein Weg raus und deine Seele löst sich auf. Ohne Tränen in den Augen, ja, ein Leben reicht dich auf. Wem kannst du vertrauen? Ich seh wie die Erde in Blut versinkt. Das Erste, was du lernst, im Krieg, du verlierst mehr.